Wir sind am Alter, Baby. Selamun aleyküm arkadaşlar. ITF'ye bakın en güzel bir yer. Gerçekten benden bu kadar. Quando sei solo a casa, ti viene noia. Es ist so schön, die Lichter sind toll. Hier mischt sich die ganze Welt. Immer geschmeidig und kriegt Pipi in die Augen. Perché è libertà questa. E la libertà noi ce l'abbiamo bisogno. Keep it real, keep it independent. Weil ich immer das Meer sehen möchte. Everybody. Schönen guten Tag hier am Alter. Ihr habt es gehört, wir sind hier und wir machen Radio und die Sonne scheint. Das ist also eigentlich alles perfekt. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal zuvor unser Radio gehört. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, was an diesem Platz hier passiert, am Alter in Mannheim, wie sich das weiterentwickeln wird, was eigentlich so ein Ort auch für die Stadt bedeuten kann. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir würden gerne auch mal einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen. Und zwar nicht nur über den Alter Tellerrand, sondern über den Mannheimer Tellerrand sogar. Und haben Hanna Noller eingeladen, die Schreinerin ist und dann noch ein Architekturstudium hinterhergeschoben hat. Kann ich das so sagen? Hallo Hanna erstmal. Hallo, vielen Dank für die Einladung und ja, das kannst du gerne so sagen, wenn du möchtest. Ich habe mir hier notiert, du arbeitest am Institut für Stadtplanung an der Uni Hannover, ne? Also jetzt arbeitest du da noch, aber es verändert sich gerade ein bisschen was bei dir, ne? Genau, Institut für städtebauliches Entwerfen, aber das passt schon in die Richtung, da gibt es immer so Feinheiten. Aber da habe ich eben bis August gearbeitet und seit September stütze ich mich gerade in meine Forschungen zu verschiedenen Themen, aber eigentlich oder auch nicht verschieden, sehr spezifisch zu dem, was ich auch bisher alles schon gemacht und erfahren habe in meinem bisherigen Tun, ja. Wir haben dich eingeladen, weil du viel Erfahrung damit gemacht hast, Orte zu gestalten in verschiedenen Städten, vor allem aber in Stuttgart. Und erstmal würde ich dich gerne fragen, wenn wir jetzt so auf den Platz hier blicken, was kommen dir für Gedanken? Also ich finde es erstmal toll, weil ich sehe es eine sehr gute Lage und sehe hier den Fluss, wo man leider jetzt nicht direkt sehen kann, aber ich weiß, dass er da ist und denke mir so, wow, hier kann man richtig was draus machen. Und ich bin aber auch sehr, sehr beeindruckt, weil ich sehe, wie viel hier schon passiert, weil ich eben dadurch, dass wir am österreichischen Platz aktiv waren, auch weiß, wie viel Arbeit das ist, dass überhaupt irgendwo eine kleine Plattform entstehen kann, ein Container stehen darf, dass man irgendwo Spielgeräteausgabe machen kann, dass man da sogar ein Einraumgebäude aufgestellt hat, so einen Platz zu streichen, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und deshalb bin ich vor allem sehr, sehr beeindruckt, was hier alles passiert. Und wenn ich auch sehe, was hier noch alles passieren soll, gefällt mir das sehr gut. Vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen, du hast gerade den österreichischen Platz erwähnt, vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen, was ihr da gemacht habt, so ganz kurz zusammengefasst. Ja, das ist nicht so einfach, vielleicht kurz, ist eine längere Geschichte, aber wir haben einen Platz, eine Stadtlücke in Stuttgart entdeckt, wir haben viele entdeckt und uns mit vielen anderen gemeinsam entschieden, diesen Ort zu aktivieren und haben eben aus einer ehemaligen Parkplatzfläche für 2 Jahre einen Experimentierraum entwickelt, geöffnet und aktiviert. Und wir als Verein Stadtlücken haben vor allem den Rahmen geschaffen, damit dort Bürgerinnen der Stadt selbst aktiv werden können. Das war uns ganz wichtig immer. Was kann man sich unter Aktivieren vorstellen? Also was habt ihr da konkret gemacht? Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen. Also wir haben eine Strategie entwickelt gehabt, dass wir gesagt haben, erst muss man Aufmerksamkeit überhaupt für diesen Ort schaffen, weil am österreichischen Platz war es so, dass eigentlich niemand wusste, wo dieser Platz sein soll. Dann muss darüber informiert werden, dass man überhaupt erstmal Bescheid weiß, worum geht es dort. Dann aktivieren eben, dass Menschen dort aktiv werden können. Und dann geht es später langfristiger in eine Realisation, Umsetzung dessen. Genau, zuerst haben wir über einen Souvenirshop darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen Ort überhaupt gibt. Und aktivieren war für uns dann eben aber dieses, dass wir nicht selbst aktiv werden und die Menschen dort bespaßen, sondern dass wir es schaffen, dort einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen selbst etwas machen können. Zum Beispiel einen Flohmarkt veranstalten oder ein Konzert oder ein Tischtennisturnier, wie wir es gerade hier auch sehen, oder Theateraufführungen gab es oder Bauworkshops. Eigentlich ja die ganze Bandbreite an Hobbys, die Menschen so haben. Und wir haben gesagt, es gibt dort Strom und Licht und wir versuchen so ein bisschen Kaffee und Getränke zur Verfügung zu stellen, auch ähnlich wie hier. Nur, dass wir noch das Glück hatten, dass wir unter der Brücke ein Dach hatten. So war es auch bei jedem Wetter nutzbar. Und das war unsere Rolle, so ein bisschen zu vermitteln. Hm. Was ist das für ein Ort, der Österreichische Platz? Also wie würdest du es im Stadtraum verorten? Es ist in der Innenstadt. Dadurch natürlich auch nochmal ein großes Potenzial, weil es ja viele Menschen auch daran vorbeikommen, auch zufällig. Und es ist quasi ein Relikt der autogerechten Stadtplanung. Also man hat oben drüber für die B27 das Kreuz mit der Tübinger Straße und am Kringel, also dieser eigentliche österreichische Platz, Kreuz noch mit der B14. Und dadurch entsteht aber in der Mitte ein Freiraum, der eben für 30 Jahre lang als Parkplatz genutzt wurde, die Parkfläche. Und da aber nebenan eine Shopping Mall gebaut wurde mit 600 weiteren Parkplätzen, haben wir argumentiert, dass eigentlich doch die Parkplätze oben auch anders genutzt werden könnten. An so einem wertvollen Ort wie in Stuttgart. Es ist ja topografisch nochmal anders als Mannheim. Die Kessellage, dadurch wirklich auch ein großer Flächendruck. Es ist sehr dicht. Und da haben wir gesagt, das wäre doch da eigentlich ein großes Potenzial, dass diesen Raum anders zu nutzen, dass er einfach mehr Menschen auch wirklich eine Lebensqualität und Aufenthaltsqualität bieten kann. Immer mehr Menschen suchen eine Wohnung. Marienplatz Süd, Stuttgart Süd hat sich gut entwickelt. Die Tübinger Straße wurde aufgewertet mit vielen Cafés und Restaurants. Und dadurch wurde dieser ganze Raum doch immer wertvoller und umkämpft. Gleichzeitig war es einfach noch so eine Lücke in der Stadt, wo sich auch viele Menschen getroffen haben, die sonst nicht unbedingt ein Wohnzimmer haben und sich auch einfach im öffentlichen Raum treffen müssen, um genau sich begegnen zu können. Die aber auch manchmal vereinzelt Probleme mit sich bringen in Form von Drogenkonsum. Und dann wurde dieser Ort auch ein bisschen zu einem Angstraum. Also es gab verschiedene Bedürfnisse an diesem Ort. Da höre ich tatsächlich einige Parallelen auch zu dem Ort hier, abgesehen davon, dass man hier kein Dach über dem Kopf hat, was manchmal sehr gut ist, weil es viel Sonne gibt und manchmal auch ja, sehr schlecht, weil die Sonne hier krass runterbrettert und es super heiß wird. Was mich jetzt nochmal interessieren würde für den Anfang eures Projekts, weil ich das selbst aus verschiedenen Kontexten kenne. Es ist gar nicht so leicht, Leute wirklich dazu zu kriegen, selbst so richtig aktiv zu werden. Also zumindest habe ich das in Heidelberg in verschiedenen Stellen erlebt, so dass schon Leute Bock haben, was zu machen, aber es braucht immer ganz viel Anstoß dafür. Oder vielleicht braucht es auch einfach genau den richtigen Weg, den man geht, damit die Leute quasi aus ihrem Schneckenhaus herauskommen und wirklich selbst aktiv werden. Was sind denn eure Erfahrungen? Wie habt ihr das gemacht? Ja, also zum einen geht es, glaube ich, ja um das Aufbauen einer internen Gruppe, die das überhaupt alles veranstaltet. Und da war eben unser Grundsatz, es muss Spaß machen, weil sonst macht keiner mit, weil wozu dann? Und da haben wir immer eben stark danach geschaut, dass auch jede Person das machen kann, worauf sie auch Lust hat. Und dann hatten wir das Glück, dass wir eben so ein interdisziplinäres Team waren, was da ganz gut miteinander funktioniert hat und auch einfach Lust hatte, miteinander abzuhängen und diesen Ort zu aktivieren und zu gestalten. Und wir dann ein Stück weit am Anfang natürlich so vorbildaktivierend dort gewirkt haben. Und wir haben aber über regelmäßige Veranstaltungen auch immer mehr Menschen eingeladen, doch einfach mit dabei zu sein. Auch von ganz zu Beginn an haben wir schon eingeladen. Wir haben das einmal im Monat genannt, wem gehört die Stadt? Überhaupt mal gemeinsam nach Lücken zu suchen, welche gibt es überhaupt. Und dann haben wir die so eingegrenzt und gesagt, okay, eigentlich gibt es so drei Stück zur Auswahl und dann auch gemeinsam in der Gruppe entschieden, okay, wo wollen wir wirklich aktiv werden? Was ist so die Mutterlücke in Stuttgart? Und das ist dann eben dieser Österreichische Platz geworden. Dann haben wir Ideen gesammelt und so sind eigentlich immer mehr Leute auch dazugekommen. Und dann im nächsten Schritt, als dann klar war, wir können diesen Ort bespielen, war es eben wieder dieser stabile Rahmen, den wir versucht haben zu schaffen. Also zu sagen, okay, wir kümmern uns um die Rahmenbedingungen. Ihr könnt einfach um 18 Uhr kommen und dort euer Konzert spielen und wieder gehen. Und wir machen den Rest. Also es war ein Stück weit ist es die Dienstleistung, ne? Dieser Raumservice, könnte man sagen. Und ich glaube, das hat dann schon Menschen motiviert, dort aktiv zu sein. Und dann kam aber noch dazu, dass es einfach eine super Lage ist, der Österreichische Platz an der Tübinger Straße, wo quasi auch kleine Bands sofort ein super Publikum hatten, weil eben auch viele zufällig vorbeigekommen sind. Also den Aufwand ein Stück weit gering halten und aber trotzdem Möglichkeiten bieten. So die Einstiegsdroge, glaube ich. Und dann eben darüber hat es eben natürlich funktioniert, als Menschen dann auch immer aktiver geworden sind, weil sie gesehen haben, ah okay, ich kann auch hier einfach selbst einen Flohmarkt veranstalten, mich selbst auch um vieles kümmern, weil wir dann natürlich auch erklärt haben, dass diese Arbeit bei uns auch nur ehrenamtlich dann landet und Menschen dann darüber nach und nach auch ein Verständnis entwickelt haben. Aber im ersten Moment wurden Menschen ja dazu erzogen, statt zu konsumieren, ne? Wir lernen irgendwie, wir können in die Innenstadt und man kann alles kaufen, man kann sich anschauen, aber dass ich dort selbst aktiv werde, das wurde uns nicht beigebracht. Und ich glaube, das ist etwas, was man dann auch erstmal vermitteln muss und was eben Zeit braucht. Waren das eher Leute, die so aus dem Umkreis kamen? Oder wenn du jetzt von diesen Treffen sprichst, dann stelle ich mir auch so einen Kreis an Leuten vor, die vielleicht auch schon sich sowieso für Stadtentwicklung interessieren? Ja, ich denke, das waren schon im ersten Moment auf jeden Fall Menschen, die sich für Stadt und Architektur und überhaupt diese Themen interessieren. Wir haben dann auch eine Veranstaltung gehabt, wo wir eben Pecha-Kucha-formatartig verschiedenste Initiativen in Stuttgart eingeladen haben, weil in dem Moment, wo wir in Stuttgart die Lücken gesucht haben, haben wir eben auch viele Initiativen oder erstmal entdeckt, wie viele Initiativen es eigentlich schon gibt, die schon aktiv sind in irgendwelchen Lücken und die für sich nutzen. Und die haben wir dann auch erstmal eingeladen, sodass, und dann kamen 10 bis 15, 20 Initiativen, die sich kurz vorgestellt haben. Und allein dieser Austausch hat auch schon wieder viel bewirkt. Und da Teil dieser anderen Initiativen, die zu unterschiedlichsten Themen aktiv sind, sind oft auch Leute, die dann sich erstmal nicht mit Stadtentwicklung beschäftigen, die dann aber darüber auch wieder Zugang zu den Themen von uns gefunden haben. Genau, es ist also dieses Einladen, auch dieses aktive Einladen von Menschen, die eben sich erstmal nicht damit beschäftigen. Und dann im zweiten Schritt ist es, glaube ich, auch immer das Vermitteln dieser Thematik, weil es dann doch komplex ist, wenn man nicht Architektur studiert hat, immer zu verstehen, okay, wie sind die Abläufe, wem gehört das überhaupt alles, wer verwaltet, wer pachtet das, wer haftet für diese Fläche. Und das ist natürlich genau auch eigentlich eine volle Stelle, immer nur dieses Übersetzen überhaupt auch ganz eigenen Sprache der Stadtentwicklung in so das Alltägliche. Habt ihr auch so eine Art Beteiligungsaktion oder so am Anfang gemacht? Der erste Schritt, die Aufmerksamkeit, haben wir über diesen Souvenirshop hergestellt, wo wir Souvenirs zu einem Ort verkauft haben, den keiner kannte. Wo wir aber auch gleichzeitig gefragt haben, okay, was könntet ihr euch denn an diesem Ort vorstellen? Und auch da haben wir erst auch ein paar Ideenvorschläge gemacht und gleichzeitig aber quasi Freiraum gelassen, wo eigene Ideen eingebracht werden konnten. Und wir hatten QR-Codes, wo sie für diese Ideen abstimmen konnten. Das war eine Website, die programmiert wurde. Und das haben wir aber auch gleichzeitig vor das Büro von Herrn Baubürgermeister ins Rathaus projiziert, um überhaupt aufmerksam da wieder drauf zu machen, dass da gerade was passiert. Und das war cool gestaltet. Es hat, glaube ich, auch allen Spaß gemacht, da so abzustimmen. Das konnte man vor Ort und online. Das gab auch zwei unterschiedliche Ergebnisse dadurch. Aber das war nicht repräsentativ. Also wir haben zwar innerhalb von 2 Wochen da über 10.000 Klicks bekommen auf der Website, aber es konnten auch Menschen mehrfach klicken und nur so. Deshalb war das jetzt nie repräsentativ zu zählen. Aber trotzdem konnten wir darüber Aufmerksamkeit schaffen für den Ort und zeigen, okay, Menschen haben schon ganz großartige Ideen eigentlich dafür. Und dann kam die Stadt auf uns zu, ja gut, aber was wollt ihr denn dann jetzt machen? Dann sagt doch mal, macht einen Vorschlag, woraufhin wir eben gesagt haben, ja, dann lasst uns das doch erstmal ausprobieren, in einer Form Experiment, anderthalb Jahre dort erstmal testen, was ist denn möglich? Weil oft hat man Vorstellungen und Wünsche und stellt aber dann fest, dass es vor Ort vielleicht gar nicht möglich ist, weil die Akustik unter einer Brücke vielleicht total schlecht ist oder da wachsen ja gar keine Pflanzen, dann ist urbaner Kräutergarten vielleicht hinfällig. Okay, wenn dort ein Skatepark ist, ist es leider super laut, weil der Schall durch die Brücke sehr weit getragen wird und all diese Dinge kann man dann auch rausfinden und das ist etwas, was man sich als Stadt natürlich aber auch leisten können muss, zu sagen, okay, wir experimentieren jetzt mal. Ich denke aber in Zeiten, wo es auch einfach gerade, naja, oft schwierig ist zu wissen, was eigentlich im nächsten Jahr passiert. Man hat jetzt die letzten Jahre doch immer wieder erstaunliche Einschnitte gehabt, wo man gemerkt hat, okay, irgendwie ist es gar nicht so einfach, immer zu wissen, wie wir weiterkommen. Und es ist auch alles sehr komplex, die Zusammenhänge zu verstehen. Und so ein Experiment kann dann, glaube ich, doch öfter auch mal helfen, wieder klar zu bekommen, okay, was ist eigentlich wichtig, wo sind Potenziale, wo sind Bedarfe wirklich da und sind auch wirklich die Menschen dann vorhanden, das umzusetzen überhaupt und auch am Leben zu halten. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr großen Offenheit, die die Stadt da gegenüber euch hatte, was vielleicht auch nicht selbstverständlich ist. Also würdest du das bestätigen? Ja, ich glaube, sie waren auf jeden Fall dankbar, dass da eine Gruppe junger Menschen irgendwie Lust hatte, aktiv zu sein und hat das erstmal wohlwollend angenommen. Und wir hatten uns auch als Grundsatz gesetzt, dass wir immer positiv kommunizieren möchten. Also das, weil es gibt eben oft die Stimmen, ja, die Stadt, die macht alles falsch, die bekommt das nicht hin. Aber wer ist denn die Stadt? Ne? Das sind auch immer Einzelpersonen an vielen verschiedenen Stellen, die meistens doch alle ihr Möglichstes tun, aber es ist halt auch nicht immer so einfach. Und die vor allem oft immer nur die Beschwerden bekommen. Ne? Ein Amt für öffentliche Ordnung, da rufen Menschen nur an, um sich zu beschweren. Und wir haben eben auch gesagt, dass wir da positiv kommunizieren wollen, sagen wollen, was ist gut, aber wo könnte man es auch noch besser machen? Und ich denke, dass das auch bei Einzelpersonen in der Stadtverwaltung so ein bisschen auch das Vertrauen aufgebaut hat. Okay, sie müssen jetzt keine Angst vor uns haben, sondern wir möchten da wirklich in Kooperation vorankommen. Und die Stadt hat euch dann sozusagen für ein oder zwei Jahre oder für einen beschränkten Zeitraum erstmal sozusagen das Experimentierfeld überlassen? Oder wie war das? Genau, sie hat für anderthalb Jahre uns genau diese Fläche überlassen, die wir gepachtet haben, symbolisch für 1 Euro. Und sie hat uns mit etwas Materialgeld versorgt. Also wir haben Geld bekommen für Material, aber eben nicht für Personal. Das heißt, es war alles ehrenamtlich, was wir gemacht haben, die vielen Stunden. Aber wir hatten ein bisschen Geld, um eben dort eine kleine Hütte aufzubauen, Farbe, Licht, so ein kleines Lager zu installieren, damit man überhaupt aktiv werden konnte. Das klingt nach Commitment auf jeden Fall, weil wenn man so hört, war sicherlich sehr viel Arbeit. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, was dann daraufhin passiert ist. Also von vielleicht auch noch an einem Beispiel von Veranstaltungen, die stattgefunden haben oder Aktionen. Es ist auch doch schon wieder ein Stück her, aber ja. Es sind bestimmt, glaube ich, über 220 Veranstaltungen haben stattgefunden. So das Erfolgreichste war gleich relativ am Anfang ein Sommerkino, wo wir eben auch Filme zum Thema Wie wollen wir zusammenleben gezeigt haben, in Kooperation mit dem kommunalen Kino vor Ort. Das war uns eben auch immer wichtig, da jetzt keine Konkurrenz aufzubauen. Es gab auch eben eine Tischtennisplatte oder mehrere. Da gab es dann auch eine Gruppe, die da eine Patenschaft für übernommen hat. Dann gab es verschiedene Partys, das ist natürlich irgendwie auch immer wichtig für den Spaßfaktor. Es gab aber auch das Schauspielhaus war dort, mal kam die Uni Stuttgart, die HFT Stuttgart, die dort mit Studierenden Projekte durchgeführt hat. Eigene Masterarbeiten sind dort viele entstanden. Ein Flohmarkt, ganz klassisch, aber auch mal Haare schneiden für Obdachlose und es war aber viel Arbeit. Wir haben uns wöchentlich getroffen als Gruppe Stadtlücken, um das zu organisieren. Wir hatten teilweise Abende mit 48 Tagesordnungspunkten, die wir durchbekommen haben. Wir haben das alles am Abend noch nach der Arbeit gemacht. Es war teilweise auch wirklich grenzwertig. Manchmal wirklich hat es auch keinen Spaß gemacht, weil man musste auch wirklich super viel Toilettenecken dann doch mit dem Kercher wieder reinigen. Es war auch manchmal einfach total kalt oder regnerisch. Dann gab es auch Leute, die was machen wollten, die aber sich da so ein bisschen haben fast bedienen lassen, wo man dann auch dachte, nee, das war eigentlich nicht Idee der Sache. Aber ich denke, das sind alles Punkte, die ähnliche Projekte auch alle kennen. So. Und was aber trotzdem immer wieder motiviert hat, war zum einen der Spaß in der Gruppe, aber auch immer wieder dann doch Bestätigung zu bekommen von einzelnen Leuten, die einfach mal kurz herkamen, gemeinten, ja, eigentlich, ach, wollte ich ja auch schon nach Berlin ziehen, aber dank euch habe ich jetzt gedacht, ich bleibe doch noch ein bisschen länger in Stuttgart. Und das war so für mich persönlich immer ein großes Kompliment, weil ich dachte, ja, dann bringen wir hier doch noch ein bisschen frischen Wind offensichtlich rein in die Stadt. Ja, wenn Stuttgart das schafft, gegen Berlin zu gewinnen, heißt es auf jeden Fall was. Hat es damals bei mir nicht geschafft, als ich in Stuttgart gewohnt habe. Ja. Oder einmal gab es eine Situation, vielleicht ist, wir haben, eine Gruppe hat eben auch einen öffentlichen Boulderblock dort installiert, dann war hinten gleichzeitig eben vom Schauspielhaus ein Workshop und vorne noch von den Studierenden von der Uni Stuttgart und zwar noch eine Gruppe am Platz und dieses Durchmischen von unterschiedlichen Menschen einfach so live beobachten zu können, während dann noch dazwischen welche einfach mit ihrem Bier sitzen, die sich da seit 20 Jahren treffen und froh sind, dass es dort jetzt mal Sitzmöglichkeiten gibt und nebenbei noch der Pastoralreferent von der Kirche nebenan vorbeikommt und dann auch noch die Bezirksbeirätin Hallo sagt und sich einfach da Menschen begegnen, die, wo begegnet man sich sonst? Also im Supermarkt an der Kasse vielleicht kurz, aber diese Mischung hinzubekommen, das war ja immer das Ziel. Und da haben wir bestimmt auch bei Weitem noch nicht alles erreicht, was man hätte erreichen können und auch wollen. So. Aber der Ansatz war da auf jeden Fall. Hast du mir quasi meine Überleitung geschaffen zu dem, was ich dich als nächstes fragen wollte, nämlich genau, welche Dinge haben sozusagen für die vielfältigste Mischung gesorgt? Also welche Veranstaltungen oder welche Infrastruktur? Also das ist ja auch ein Ziel von dem Ort hier und von der Oase, die jetzt ja weiterentwickelt wird, dass man das hinkriegt, dass es weiterhin eine bunte Mischung ist und dass die Mischung noch bunter wird und dass die Leute noch mehr ins Gespräch kommen auch. Also ich glaube, was da geholfen hat, war eben diese Programmvielfalt und dass man da als, also irgendwer, ne, ist ja auf eine Art so Kuration eines Ortes oder hat auf jeden Fall so die Verwaltung inne und schaut so ein bisschen, okay, was findet wann statt. Ich denke, dass da ein Team einfach nur darauf achten sollte, okay, wie sieht die Durchmischung aus, die Diversität, wer ist wann am Platz, wer kriegt wann welche Zeiten, auch ein bisschen darauf achtet, auch dass das wirklich gerecht bleibt oder auch gezielt irgendwie die, eher die gefördert werden, die vielleicht sonst auch nicht so viel Raum haben, vielleicht auch nicht so laut schreien, nicht so präsent sind im Stadtbild. Und da würde ich stark das Augenmerk drauf legen. Und die Infrastruktur dafür ist eben immer eigentlich, davon hatten wir es im Vorgespräch vorhin kurz schon, du brauchst einfach erstmal saubere, funktionierende Toiletten. Weil in dem Moment, Menschen mit Kindern fühlen sich hier dann vielleicht nicht so wohl, sie brauchen irgendwie, wo sie jemand ihre Kinder wickeln können oder frisches Wasser, aber auch ältere Menschen, die gehen nur noch an Orte, wo es einfach saubere und sichere funktionierende Toiletten gibt. Und das ist, glaube ich, die Grundlage dafür, das herzustellen, was wir auch nicht hatten. Ich habe es gehört, hier auch noch nicht. Und das ist natürlich auch eine teure Investition. Aber ich denke, das ist die nötigste Infrastruktur, die es braucht. Das kann man wahrscheinlich hier auch nicht oft genug sagen. Also es gibt ja Toiletten, aber naja. Aber ich finde es auch wichtig, ne, dass man da eine Balance schafft, beispielsweise wenn es darum geht, wie ein Ort entwickelt wird. Ich war hier beim Bürgerbeteiligungsspaziergang sozusagen, wo es darum ging, wie soll das Neckar-Vorland sich weiterentwickeln. Und ich fand das wirklich erstaunlich, weil es ging eine halbe Stunde lang darum, wie mit dem Thema Müll umgegangen wird und Toiletten. Und dann ging es noch mal eine halbe Stunde darum, wie man das schafft, dass man das den Ort am besten nicht zu attraktiv gestaltet, das Neckarvorland, damit nicht zu viele Leute kommen, damit es nicht zu laut wird sozusagen. Es ist schwierig, da so eine Balance zu finden, diese Themen irgendwie anzugehen und gleichzeitig sie nicht zu sehr in den Mittelpunkt zu rücken, weil eigentlich geht es ja auch, wie gesagt, vielleicht eher darum, zum Beispiel beim Österreichischen Platz oder hier, ne, wie schafft man das, dass unterschiedliche Leute zusammenkommen, ne, dass man die Blasen platzen lässt. Genau, wäre gut, wenn darüber mehr gesprochen würde. Das ist einfach, finde ich, dann eher eine Frage der Programmierung. Also es gibt dann immer so das Räumliche, dann gibt es so Infrastruktur technisch, wie funktioniert das alles. Aber dann, finde ich, ist auch immer die Frage so Werte und Regeln, die an einem Ort gelten und wer die auch macht, wie entstehen die und wie werden die auch umgesetzt. Und das sind Themen, über die aber selten irgendwie gesprochen wird. Ich denke, dass da aber so ein Stück weit schon ein Schlüssel hängt. Und dann ist es natürlich die Frage, ist es so eine Monofunktion? Ich kenne jetzt die Pläne für das Neckarufer leider nicht so gut, aber es hört sich so an, okay, ein Ufer und es gibt irgendwie Müll und ein bisschen Toiletten. Hört sich für mich aber nicht nach so einer Programmvielfalt an, was man hier, glaube ich, dann am Alter eher vorhat. Und ich glaube, dass das eben auch hilft, dass man darauf achtet, dass es eben nicht eine monofunktionale Programmierung gibt, sondern das so durchmischt. Und das ist natürlich nicht überall und immer möglich. Das ist mir auch klar. Aber man könnte zumindest mehr drüber sprechen. Mhm. Jetzt hast du die Werte und Regeln erwähnt. Wie habt ihr das gemacht? Das finde ich super spannenden Punkt, weil wir jetzt gerade auch dabei sind, so eine Fläche oder eine Idee für eine Fläche zu entwickeln in Heidelberg. Und da haben wir schon uns ganz viel Gedanken darüber gemacht, so wie geht man damit um? Schafft man Regeln oder schaffen die sich selber? Ist es einfach immer wieder darüber sprechen? Also wirklich eine schwierige Frage, finde ich. Wir haben uns da mit den Theorien von Elinor Ostrom beschäftigt. Sagt die dir was? Ja, die Begründerin der Commons-Theorie eigentlich. Sie ist die erste Frau, die den Nobelpreis für Ökonomie erhalten hat. Und über die spricht man leider auch zu wenig. Und die hat sich eben viel damit beschäftigt, wie man quasi mit Almenden umgeht. Also Ressourcen, die eigentlich allen gehört, so wie die Weltmeere, die Luft, aber zum Beispiel auch der öffentliche Raum. Und sie hat das dann aber an Beispielen wie quasi ein See in einem afrikanischen Land, das ich gerade nicht weiß, auseinandergesetzt. Wie kann man es schaffen, dass er nicht überfischt wird? Weil es eben die Ressource immer dazu tendiert, entweder nutzen die alle über und es entsteht zum Beispiel im öffentlichen Raum zu viel Müll und zu viele Probleme, oder es unternutzt und vernachlässigt. Und sie hat eben dann dazu 7, 8 Designprinzipien entwickelt, an denen wir uns immer versucht haben, ein bisschen entlang zu hangeln. Und da ist zum Beispiel eins, dass man erstmal schauen muss, okay, wer ist überhaupt NutzerIn dieser Ressource, wer ist irgendwie im Umfeld und wer kommt daran vorbei und wer hat irgendwie dadurch ein Stück Anrecht darauf. Und dann müssen die eingeladen werden, gemeinsam diese Regeln zu erarbeiten, damit sie von Anfang an mitsprechen können oder zumindest die Möglichkeit haben. Und dann muss auch gemeinsam aber überlegt werden, was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Also sie spricht dann schon über Sanktionen. Da schreien viele erstmal, oh nein, wie soll man das machen? Aber wenn eben die Gruppe gemeinsam die Regeln aufstellt, dann ist es auch einfacher, gemeinsam zu sagen, was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Und das ist tolle Theorie, in der Praxis jetzt, glaube ich, nicht so einfach und so schnell umzusetzen. Aber für uns war das immer so eine Grundlage, immer wieder drauf zu schauen, okay, wie könnten wir das eigentlich machen? Und wir haben dann erstmal für uns als Gruppe Regeln für diesen Ort aufgestellt und natürlich aber wurden ja auch von außen Regeln an uns gestellt, weil man ja immer Teil eines größeren Systems ist. Und das ist sicherlich irgendwie jetzt nicht so einfach zu machen, aber ich finde es da eben auch wichtig, sich dessen nochmal bewusst zu machen und darüber vor allem zu sprechen und das auch wieder zu kommunizieren, was uns eben auch wichtig war, an diesem Ort die Spielregeln für diesen Ort auch zu kommunizieren. Gab es Probleme auch mit den Nutzenden des Platzes zum Beispiel, die vorher schon da waren, oder haben die euch quasi mit offenen Armen empfangen? Da muss man dann den Ort ein bisschen kennen, weil eigentlich ist es auch doch eine riesige Fläche und dazwischen verläuft noch die Tübinger Straße und es war auch so ein Stück weit, dass die eigentlich auf der anderen Straßenseite waren, wo wir auch von Anfang an gesagt haben, die sind wichtig und wir wollen ihnen diesen Ort nicht wegnehmen und die sollen auf jeden Fall immer Teil in der Planung sein. Und als wir dann auf der anderen Seite aktiv waren, konnten die natürlich auch dazu kommen. Und zum Beispiel das Sommerkino war dann ein klassischer Fall, wo die einfach auch dann mittendrin saßen oder keine Ahnung, weil man dann gar nicht mehr unterscheiden konnte, wer ist jetzt jemand von denen und wer ist jetzt gerade neu dazugekommen. Und wir haben versucht, oder es war ein Studierendenprojekt, das Stadtregal, was auch ganz bewusst mit diesen Leuten gearbeitet hat, das quasi Schlafplatz, eine Küchensituation und ein Lastenrad für Leih angeboten hat. Das war quasi auch nochmal ein Experiment im Experiment für 6 Wochen, die auch engeren Kontakt zu denen aufgebaut haben. Und dadurch hat sich quasi entwickelt, dass sie eigentlich angefangen haben, sich auch selbst zu organisieren. Und die sind auch bis heute tatsächlich vor Ort unter dem Titel Paule Club. Und eigentlich freut mich das am allermeisten, dass die einfach weiterhin wirklich sich jetzt um diesen Ort kümmern und irgendwie ein Stück weit gelernt haben, dass sie selbst aktiv auch sein müssen. Und ich, das hat mir zwar nie jemand gesagt, aber ich habe ein bisschen die Vermutung, dass wir inspirierend zumindest gewirkt haben. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir schon super viel erreicht. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen über diese Schlafkoch-Sache? Das war eine heiße Zeit auf jeden Fall. weil das natürlich auch ein Stück weit dann doch Konflikte mit sich bringt, weil eben Menschen, die ja zu viel Drogen konsumiert haben, nicht mehr unbedingt in der Lage sind, was sachlich zu besprechen. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, wenn viele Menschen aufeinandertreffen und sich Raum teilen, dass man auf Augenhöhe miteinander kommunizieren muss. Und das war dann natürlich manchmal ein Problem, aber es hat trotzdem auch, jetzt wie ich ja gerade erwähnt habe, aufgezeigt, dass sie aber auch möchten und wenn sie eben die Möglichkeit überhaupt kriegen, in diesem System wieder irgendwo aktiv zu werden, sich für etwas verantwortlich zu zeigen und einzusetzen, dann funktioniert das auch, wenn es einfach ein bisschen Unterstützung auch dafür gibt und den Rahmen, in dem das möglich ist. Und an der Küche zum Beispiel, genau, die konnte gemietet werden, da hat aber auch täglich irgendwie ein Kaffeetrinken stattgefunden. Das haben aber sowohl Menschen für ihren Geburtstag quasi gemietet, das war kostenlos, man musste sich nur anmelden, um unter der Brücke mit 30 Leuten Geburtstag zu feiern. Es gab aber auch Foodsharing-Aktionen, die dann dort gemeinsam geschnippelt haben und alle öffentlich eingeladen haben. Und aber eben auch dieses private, fast Kaffeetrinken von diesen Leuten, die dort auch eben übernachtet haben für die Übernachtungssituation. Man muss sagen, es war einfach nur ein Brett, was so ein bisschen sichtgeschützt war. Gab es dann auch plötzlich eine Liste, wo sich Leute eingetragen haben, wo man auch wieder sieht, ah ja, und es gab noch eben einen Foodsharing-Kühlschrank, der unglaublich stark frequentiert war und wo man vielleicht auch im ersten Moment sagen würde, Stuttgart, sehr reiche Stadt, wer muss sich da irgendwie noch das Essen in so einem Schrank holen? Aber ja, die kommen und die kommen aber auch nicht tagsüber, weil das diesen Menschen auch unangenehm ist, dass sie in dieser Situation sind. Wenn man jetzt gestalterisch das betrachtet, was würdest du sagen, muss ein Raum dann erfüllen, um Gemeinschaft zu ermöglichen? Wenn man da irgendwie Kriterien finden kann, die allgemeingültiger sind? Ja, also es muss zum einen muss ja die Infrastruktur, Toilette, Frischwasser und so weiter irgendwie sehr stabil sein, ne? Das muss viel aushalten können. Es ist immer die Frage, was will man? Will man einen Ort temporär bespielen, aktivieren? Will man da langfristig irgendwie was entwickeln und erstmal so prototypartig ausprobieren? Das ist, finde ich, immer ein bisschen abhängig davon. Und es geht dann aber viel um Materialität, weil wir dann doch vieles unbewusst wahrnehmen, ne? So Oberflächen oder Klang, Gerüche sind super wichtig. Da kommt es eben drauf an, was man erreichen möchte. Und es ist auch immer die Frage, wie wertig muss es gestaltet sein? Will ich, dass es wie hier, das sieht so ein bisschen einladend aus, man kann selber auch noch was zusammenschrauben und dazustellen? Oder möchte man das eher hochwertig gestalten, um irgendwie Sicherheit zu vermitteln und so das Gefühl von wegen, okay, hier ist irgendwie alles geregelt, ich muss keine Angst haben oder mich unsicher fühlen. Und das ist immer, finde ich, abzuwägen, so je nach Situation, nach Kontext, nach Projekt, was soll erreicht werden. Und das ist uns Architektinnen, glaube ich, immer bewusst, dass das wichtig ist, Materialauswahl. Aber zum Thema in der Stadtentwicklung, finde ich, oft auch überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil man in so anderen Maßstäben denkt. Und aber gerade solche Projekte, die springen ja zwischen diesem kleinen Maßstab, ne, welches Holz wird jetzt hier verbaut, wo kann ich mich hinsetzen, hole ich mir hier noch einen Spreisel oder nicht? Und gleichzeitig geht es hier um Stadtentwicklung in einer großen Dimension. Und diesen Sprung können auch nicht so viele Menschen. Und das ist aber, glaube ich, auch wichtig, sich dessen immer wieder bewusst zu sein. Wenn du auf diesen Prozess zurückblickst, was würdest du Leuten, die was Ähnliches vorhaben, was würdest du den Leuten, die jetzt hier vielleicht an der Oase dabei sind, den Ort zu entwickeln und noch relativ am Anfang stehen, was würdest du mitgeben? Das habe ich mich auch schon öfter gefragt, weil zum einen ist es, glaube ich, einfach wichtig, Erfahrungen zu machen, weil man ja nur aus Erfahrungen lernt und das kann einem auch niemand so richtig vorher sagen, sondern deshalb würde ich immer sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen, weil ich glaube, man sehr, sehr viel daraus lernen kann, sehr viel mehr, als wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt. Für mich war es immer wichtig, diesen stabilen, aber dynamischen Rahmen zu haben, ne? Wie schafft man es, dass das irgendwie funktionieren kann, dass es eine Struktur gibt, aber gleichzeitig sich auch nie einengt, weil das ist ja dann gleich das nächste Problem, wenn man zu viele feste Regeln sich aufstellt, die irgendwie dann so gelten und nicht mehr an denen zu rütteln sind, dann kommt man auch oft nicht weiter oder wird zu so einer schweren Institution. Und wie kann man da auch beweglich und flexibel bleiben? das ist eben, was ich dann aus der eigenen Erfahrung gelernt habe, dass eben so dann schon irgendwann die Frage ist, okay, wer hat eigentlich Interesse an diesem Ort und warum und was möchten wir eigentlich für den Ort und warum machen wir das überhaupt? Also weil es gibt ja auch viele Zwischennutzungen, wo eben KünstlerInnen oder sonstige Menschen irgendwie aktiv werden, sich so einige eigene Räume erschließen und die dann aber auch für die eigene Arbeit nutzen. Wenn man sich jetzt aber für den öffentlichen Raum einsetzt, dann, ich wollte den österreichischen Platz jetzt nie für mich haben, so, sondern mir ging es darum, so ein Bewusstsein zu schaffen für die Bedeutung von öffentlichen Raum, wie wichtig diese Orte für uns sind, für die Begegnung, Grundlage für demokratische Prozesse eigentlich sind und das weiter zu gestalten. Und da ist dann natürlich ein anderes Interesse, als wenn ich einen Atelierraum für mich brauche, weil ich dort abhängen kann, so. Bei den Realexperimenten oder so, die ich im Reallabor, als ich noch an der Uni Stuttgart mit betreut habe, umgesetzt haben, war eben dann schon manchmal die Frage, okay, wo führt das eigentlich hin? Und dass es eben auch nicht zu falschen Erwartungen kommt und man dadurch auch Enttäuschungen produziert. Und am österreichischen Platz war aber zum Beispiel auch in der ersten Phase, als wir aktiviert hatten, kamen auch unterschiedliche Menschen, die auch Interesse an diesem Raum plötzlich hatten, weil ja die ganze Stadt aufmerksam wurde auf diesen Ort, so, ah, da gibt es noch eine freie Fläche, da könnte man ja was machen. Und da gab es auch Ideen für Weihnachtsmärkte und Shopping-Mall-Erweiterung in den Außenraum und einen Biergarten für die Shopping-Mall und auch sehr kommerzielle Ideen, die auch okay sind, auch das braucht es in der Stadt, wo wir aber gesagt haben, nee, an dieser Stelle gibt es schon so viel zu konsumieren, was es braucht, ist ein konsumfreier Ort, an dem sich Menschen einfach aufhalten können. Wenn jetzt jemand so ein Projekt neu startet, würde ich immer erstmal schauen, so, was willst du dort? Willst du den Raum aktivieren? Wenn ja, für wen? Für wie lange? Warum? Was ist so das übergeordnete Ziel? Wir machen manchmal so Film- und Radio-Workshops und dann geht es immer erstmal darum, so bevor du dein Projekt startest, so du musst es in drei Sätzen zusammenfassen können, sozusagen, um selber einmal klarzukriegen, auch schon, warum das Ganze und was will ich eigentlich aussagen, wo will ich eigentlich hin. Also das war uns immer ganz wichtig, dass wir eben GestalterInnen sind mit einer Haltung. Also man muss, um aktiv zu werden, oft erstmal eine Haltung entwickeln, beziehungsweise muss sie dann spätestens währenddessen entwickeln, weil man vor Entscheidungen steht manchmal und einfach entscheiden muss, okay, wem gebe ich jetzt Vorrang? Wer soll Raum bekommen in dieser Stadt? Für wen oder was setze ich mich ein? Und dann, genau, geht es doch dann ganz schnell auch an so ideologische Fragen oder woran glaubt man? Gibt es Gerechtigkeit in einer Stadt? Möchte man das überhaupt? Genau, und das ist auch immer wieder wichtig, solche Themen natürlich zu diskutieren. Und das ist ein nie endender Prozess, würde ich sagen. Gibt keinen fertig. Aber dann ging es schon darum, sozusagen einen Schritt in eine gerechtere Stadt zu machen. Ja, irgendwie hatten wir den Begriff damals nie. Dieses gerechte Stadt ist mir jetzt gerade so im Kopf aber gekommen, ich weiß gar nicht, Stadt für alle war eben dieses Thema immer, diesen Ort für alle und auch überhaupt für uns erstmal war es ja ein großer Lernprozess, rauszufinden, okay, wir sind auch eine wirklich super weiße, privilegierte Bubble, die meisten haben studiert, irgendwie haben auch alle irgendwo Eltern im süddeutschen Raum, so, und das würde ich uns im Nachhinein jetzt auch noch vorwerfen, dass wir da zu wenig eigentlich drauf geachtet haben, wie wir auch als interne Gruppe dastehen und uns da gerne doch diverser aufstellen hätten sollen. Ist auch immer die Frage, aber wie macht man das eigentlich, wie kommt man da hin? Aber da besser drauf zu achten, das wäre mein Wunsch im Nachhinein noch. Was passiert denn jetzt am österreichischen Platz? Wie hat sich das weiterentwickelt, nachdem eure Zwischennutzung sozusagen zu Ende war? Genau, die hat ja im Herbst 2019 schon geendet. Dann war ja leider Corona-bedingt erstmal auch nicht viel möglich im öffentlichen Raum. Und wir haben uns als Stadtlücken quasi zurückgezogen. Inzwischen gibt es eine Stelle bei der Stadt, beim Stadtplanungsamt angesiedelt, die für den öffentlichen Raum, für den österreichischen Platz zuständig ist. Und dort wird jetzt quasi ein, eigentlich, ich war jetzt erst letztes Wochenende seit langem mal wieder dort und dort soll jetzt eben ein Raum für Sport und Kultur entstehen. Sie nennen es auch kooperativer Stadtraum. Das war so quasi der Titel, den wir so initiiert hatten. Da soll wieder der öffentliche Boulderblock entstehen. Und warum das aber noch nicht so ist, ist, weil hinten der eigentliche Kringel musste saniert werden, weil das Brückenbauwerk eben marode war. Und vorne wird eine Interimsfeuerwache entstehen, weil Stuttgart so wenig freie Flächen hat, dass das wohl der einzige Ort war, wo die Feuerwache Süd für 3 bis 5 Jahre, glaube ich, entstehen kann, weil das alte Gebäude saniert werden muss. Also man hört schon, es ist schon wieder furchtbar kompliziert. Später soll aber dann diese Feuerwache quasi umgenutzt werden können zu einem kooperativen Stadtraum oder ergänzend zu dem dann freien öffentlichen Raum für Sport und Kultur. Vielleicht abschließend noch eine letzte Frage. Hast du das Gefühl, dass sich die Städte wirklich öffnen, auch in Richtung koproduktiver Stadtentwicklung? Oder ist es auch häufig dann doch so, dass aus so einer Art Subkultur auch versucht wird, das kommerzielle Potenzial abzuschöpfen? Ja, also das ist auf jeden Fall viel passiert, aber ich glaube nicht aus einem bösartigen, juhu, wir lassen die jetzt für uns arbeiten, sondern auch oft aus einem, ich weiß nicht, wie ich es anders oder besser machen kann. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich die Stadtverwaltung dahingehend wandelt und öffnet und dass da auch eine Art Generationenwechsel vielleicht stattfindet, die auch offener dafür sind und aber auch das Bewusstsein dafür immer weiter wächst, dass es eben, wenn man eine demokratische Planungskultur haben möchte, solche Prozesse und Projekte einfach braucht, um Stadt mit den BürgerInnen gemeinsam zu gestalten und nicht top-down eine Person entscheidet, was ja eben zu vielen Konflikten in den letzten Jahren, siehe Stuttgart 21 und Co. auch geführt hat. Und das möchte man auch vermeiden, weil man ja auch lernt, dass sowas ja auch teuer ist und viel Geld kostet. Und das sehen dann auch vielleicht Menschen ein, die im ersten Moment nicht unbedingt für alternative, lustige Zwischennutzungsprojekte zu haben sind, die aber dann doch ihr Geld zählen können und wissen, langfristig berechnet lohnt sich es doch auch erstmal Dinge auszutesten, bevor ich was plane, baue und dann nach kurzer Zeit schon wieder abbauen oder rückbauen muss, weil es nicht funktioniert. Ja, danke dir, Hanna, für deine Zeit. Ich konnte super viel mitnehmen, fand das super spannend. Wir machen hier morgen auch weiter und zwar mit dem Thema Freiraum und wie der Freiraum kulturell genutzt wird. Vielen Dank nochmal, Hanna. Ich hoffe, dass Hörende morgen dann auch wieder einschalten und genau. Ja, danke für die Einladung. Wir sind am Alter, Baby. Selam aleyküm arkadaşlar. ITF Vaga en güzel bir yer. Gerçekten benden bu kadar. Quando sei a solo a casa, ti viene noia. Es ist so schön, die Lichter sind toll. Hier mischt sich die ganze Welt. Immer geschmeidig und kriegt Pipi in die Augen. Perché è libertà questa. E la libertà, noi ce l'abbiamo bisogno. Keep it real, keep it independent. Weil ich immer das Meer sehen möchte.